Und Jahwe redete zu Mose, gebiete den Israeliten, dass sie eine Beisteuer für mich erheben, von einem jeden, den sein Herz dazu treibt, sollt ihr die Beisteuer für mich erheben. In den folgenden Dingen soll die Beisteuer bestehen, die ihr von ihnen erheben sollt, in Gold, Silber und Kupfer, in blauen Purpur, rotem Purpur, Karmesin, Byssus und Ziegenhaar, in rotgefärbten Widderfellen und Sekufellen, in Akazienholz, in Öl für den Leuchter, Spezereien für das Salböl und das wohlriechende Räucherwerk, in Schohamsteinen und in Edelsteinen zum Besetzen des Schulterkleids und des Brustschilds. Und sie sollen mir ein Heiligtum errichten, dass ich mitten unter ihnen wohne. Genau nach dem Modell der Wohnung und aller ihrer Geräte, das ich dir zeige, sollt ihr es errichten. Und zwar sollen sie eine Lade von Akazienholz anfertigen, 2,5 Elle lang, 1,5 Elle breit und 1,5 Elle hoch. Die sollst du mit gediegenem Gold überziehen, inwendig und auswendig musst du sie überziehen, und sollst einen ringsumlaufenden goldenen Kranz an ihr anbringen. Weiter sollst du für sie 4 goldene Ringe gießen und diese an ihren 4 Füßen befestigen, und zwar 2 Ringe auf ihrer einen Seite und 2 Ringe auf ihrer anderen Seite. Sodann sollst du Stangen von Akazienholz anfertigen und sie mit Gold überziehen, diese Stangen sollst du durch die Ringe ziehen, die an den Seiten der Lade sind, damit man mittels ihrer die Lade tragen kann. In den Ringen an der Lade sollen die Stangen bleiben, sie dürfen nicht aus ihnen entfernt werden. In die Lade aber sollst du das Gesetz legen, das ich dir übergeben werde. Sodann sollst du eine Deckplatte aus gediegenem Gold anfertigen, 2,5 Elle lang und 1,5 Elle breit. Und du sollst 2 goldene Kerube anfertigen, in getriebener Arbeit sollst du sie anfertigen, an den beiden Enden der Deckplatte, und bringe den einen Kerub an dem einen Ende an und den anderen Kerub an dem anderen Ende. An der Deckplatte sollst du die Kerube anbringen, an ihren beiden Enden. Es sollen aber die Kerube ihre Flügel nach oben ausgebreitet halten, indem sie mit ihren Flügeln die Deckplatte überdecken, während ihre Gesichter einander zugekehrt sind, gegen die Deckplatte hin sollen die Gesichter der Kerube gerichtet sein. Sodann sollst du die Deckplatte oben auf die Lade legen, in die Lade aber sollst du das Gesetz legen, das ich dir übergeben werde. Und dort werde ich mich dir offenbaren und mit dir reden von der Deckplatte aus, von dem Ort zwischen den beiden Keruben, die sich auf der Gesetzeslade befinden, so oft ich dir Befehle an die Israeliten zu übertragen habe. Sodann sollst du einen Tisch aus Akazienholz anfertigen, 2 Ellen lang, 1 Elle breit und 1,5 Elle hoch. Den sollst du mit gediegenem Gold überziehen und einen ringsumlaufenden goldenen Kranz an ihm anbringen. Sodann sollst du eine in Handbreite ringsumlaufende Leiste an ihm anbringen und an dieser Leiste wiederum einen ringsumlaufenden goldenen Kranz. Weiter sollst du 4 goldene Ringe für ihn anfertigen und diese Ringe an den 4 Ecken seiner 4 Füße befestigen. Dicht an der Leiste sollen sich die Ringe befinden, zur Aufnahme von Stangen, damit man den Tisch tragen kann. Die Stangen aber sollst du aus Akazienholz anfertigen und sie mit Gold überziehen, mit ihnen soll dann der Tisch getragen werden. Und du sollst die zu ihm gehörenden Schüsseln und Schalen, sowie die Kannen und Becher, mit denen das Trankopfer gespendet wird, anfertigen, aus gediegenem Golde sollst du sie anfertigen. Auf den Tisch aber sollst du beständig Schaubrote vor mich legen. Ferner sollst du einen Leuchter von gediegenem Gold anfertigen, in getriebener Arbeit soll dieser Leuchter, sein Fußgestell und sein Schaft angefertigt werden, und an ihm sollen sich Blumenkelche, Knollen mit Blüten, befinden. Von seinen Seiten aber sollen 6 Röhren ausgehen, je 3 auf jeder Seite des Leuchters. An jeder Röhre sollen sich 3 mandelblütenförmige Blumenkelche, je 1 Knollen mit Blüte, befinden. So an allen 6 Röhren, die von dem Leuchter ausgehen. Am Leuchter selbst aber sollen sich 4 Blumenkelche befinden, mandelblütenförmige Knollen mit Blüten, und zwar jedes Mal 1 Knollen unter jedem der 3 Röhrenpaare an ihm, der 6 Röhren, die von dem Leuchter ausgehen. Ihre Knollen und Röhren sollen aus einem Stück mit ihm sein, alles getriebene Arbeit aus einem Stück, von gediegenem Golde. Du sollst auch 7 Lampen für ihn anfertigen, und man soll ihm die Lampen aufsetzen, damit sie den Platz vor ihm beleuchten. Die zu ihm gehörenden Lichtscheren und Pfannen sollen aus gediegenem Golde sein. 1 Talent gediegenen Goldes soll man auf ihn und alle die erwähnten Geräte verwenden. Und sieh zu, dass du sie genau nach dem Modell anfertigst, das dir auf dem Berge gezeigt wurde.